Lasst Musikanten das Waldhaus erschmettern, nehmt doch den Prim aus dem Mund. Hier zwischen Bottichen, Kisten und Brettern geht es heute wieder mal rund. Lasst jetzt die Hunde, dann gibt es auch kaum Brandwein und Bier gibt's hier, Obstler und Kümmel. Spiel sauber, du Lümmel, stört dich das Getümmel? Beim Blasen dann Hals aus dem Fenster das Horn. Raunen und Tuscheln in Ecken und Nischen, steigende Hitze im Saal. Rascheln und Stoßseufzer unter den Tischen, füllt mir das Glas noch einmal. Komm, Anastina, zu mir, sag nicht nein. Bacchus und Freier, die lassen uns grüßen, selbst wenn wir eins büßen fürs Trinken und Küssen. Wir sterben an Liebe und leben vom Wein. Anastina, dein Busen, wie glänzt dir milchweiß im schummrigen Licht? Und wie sich sogar noch im staubigsten Fenster lieblich dein Spiegelbild bricht. Lasst Musikanten mit mächtigem Stab den Tempel der Lust nur aufs Bett zu beschränken, ist kleinliches Denken. Nebst Tischen und Bänken stehen auch noch das Heu und die Tenne zur Wahl. Ja, blast Musikanten mit mächtigem Strahl, den Tempel der Lust nur aufs Bett zu beschränken, ist kleinliches Denken, nebst Tischen und Bänken, stehen auch noch das Heu und die Tenne zur Wahl.